SWR 2 Hörspiel. Don Quixote von der Mancha. Hörspiel in drei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Miguel de Cervantes Saavedra. Aus dem Spanischen von Susanne Lange. Hörspielbearbeitung Katrin Sipse. Teil 3. Des geistvollen Hidalgos dritte Fahrt und Ende. Enviando a vuestra excelencia los días pasados mis comedias, antes impresas que representadas, si bien me acuerdo, dije que Don Quijote quedaba calzadas las espuelas para ir a besarlas. Widmung an den Grafen von Lemos. Als ich euer Exzellenz letzthin meine Schauspiele schickte, sagte ich euch, Don Quixote habe sich bereits die Sporen angeschnallt, um sich auf den Weg zu machen, euer Exzellenz die Hände zu küssen. Nun sind sie angeschnallt, er ist unterwegs und wenn er eintrifft, glaube ich, euer Exzellenz einen kleinen Dienst erwiesen zu haben. Zu Madrid am letzten Oktobertag des Jahres 1615. Euer Exzellenz Diener Miguel de Cervantes Saavedra. El calva trueno que adornó a la mancha de más despojos que Jasón decreta, el juicio que tuvo la veleta, aguda donde fuera mejorar de la mancha. Wie der Pfarrer und der Barbier mit Don Quixote über dessen Krankheit disputierten. Cide Hamete Benengeli, der überaus sorgfältige Chronist dieser wahren Geschichte, erzählt in seinem zweiten Buch, dass der Pfarrer und der Barbier Don Quixote fast einen ganzen Monat lang nicht aufsuchten. Zu besorgt waren sie, ihr Besuch könnte ihm seine Abenteuer als fahrender Ritter wieder ins Gedächtnis rufen und ihn erneut in seinen seltsamen Wahn verfallen lassen, in den er durch die Lektüre zu vieler Ritterromane geraten war. Doch als Nichte und Haushälterin versichern ihr Herr, lasse erkennen, dass er im Begriff sei, seinen Verstand vollends zurückzuerobern, wagen sie es, ihm einen Besuch abzustatten. Der Herr Pfarrer und der Meister Nikolaus. Er tretet nur ein, meine Herren. Der Herr Onkel ist in seiner Kammer. Hier entlang. Sie fanden Don Quixote im Bett sitzen. Bekleidet mit einem Leibhemd aus grünem Wollsamt und roter Toledaner Filzkappe. So hager und dürr, als wäre er zur Mumie verdorben. Ja, ja, ist denn das die Möglichkeit, mein werter Freund? Sie sehen ja prächtig aus. Wie ein Frühlingsmorgen. Willkommen, liebe Freunde. Sie erkundigten sich nach seiner Gesundheit. Könnte nicht besser sein. Während Ihres Gesprächs geht es auch um die sogenannte Staatsräson und die verschiedenen Regierungsformen. Und Don Quixote redet so vernünftig über alles, was sie erörtern, dass die beiden ihn für gänzlich genesen und bei vollstem Verstand haben. Gott sei gepriesen! Und die Bettruhe! Da wollte der Pfarrer ein für allemal klären, ob Don Quixotes Gesundheit nur vorgetäuscht oder wahrhaftig sei und ließ ins Gespräch mit einfließen, was es für Neuigkeiten vom Hofe gebe. Unter anderem erzählte man halte für gewiss, dass der Türke mit einer mächtigen Flotte nahe. Ja, und der Türke kommt und niemand weiß, was er im Schilde führt. Stellt euch das mal vor, seine Majestät der König hat schon Befehl gegeben, die Küsten der Provinzen Neapel und Sizilien zu rüsten. Da handelt seine Majestät als wahrhaft kluger Krieger. Mhm. Aber falls ich ihm einen Rat geben darf, würde ich ihm eine noch bessere Maßnahme vorschlagen. Ja, und die wäre? Seine Majestät sollte durch öffentlichen Aufruf all die fahrenden Ritter, die gerade durch Spanien ziehen, an seinen Hof bestellen, mag sich auch nur ein halbes Dutzend einfinden. Womöglich genügte schon einer davon, um die gesamte Türkenmacht zu zermalmen. Was redet ihr denn da? Passt auf, Herrschaften, folgt meinem Gedankengang. Wäre es denn etwas Neues, dass ein fahrender Ritter ganz allein ein Heer von 200.000 Mann vernichtet, als wäre es aus Zuckerwerk? Würde heute auch nur ein fahrender Ritter früherer Tage leben und sich den Türken entgegenstellen? Glaubt mir, der Kampf wäre gewonnen. Hufi, Ich will tot umfallen, wenn unser Hidalgo nicht wieder zum fahrenden Ritter wird. Ja, ehe wir es uns versehen, fliegt er wieder aus. Pfarrer und Barbier verabschiedeten sich und waren höchst betrübt, da sie sahen, wie fest ihr Freund noch immer im Sattel seines Wahns saß und wie tief er sich in die Torheit seiner Ritterschaft verfahren hatte. Vom gewichtigen Streit, den Sancho Panza mit Don Quixotes Nichte und Haushälterin austrug, und von anderen reizvollen Dingen. Nein, nein und nochmals nein, ich lass dich hier nicht rein. Was willst du bei uns, Sancho Panza, du dahergelaufener Stockesel? Fort und heim mit dir, Freundchen, denn du hast meinen Herrn verführt und hinaus in die Wildnis gelockt. Was denn, gelockt. Haushälterin, du Teufelsbraten? Der verführt und in die Wildnis gelockte bin ich, nicht dein Herr. Er hat mich doch durch die Welt geschleppt mit seinem falschen Hokuspokus und hat mir ein Eiland zum Gouvernieren versprochen, auf das ich bis heute warte. Gouvernier dein eigenes jämmerliches Fleckchen Erde und rutsch uns den Buckel runter mit deinen Eiländern und Eiämtern. Du ausgekochter Galgenspeck, kommst mir nicht ins es Haus. Ist aber gut, Frauen, seid still und lasst den armen Mann ihr herein. Ihr wisst nicht, was ihr tut, Herr. Komm rein, Sancho, lieber Freund, ich will die Tür abschließen. Und was erzählt man sich im Ort von mir? Was hört man über meine Heldentaten und meine Ritterlichkeit? Wie urteilt man über meinen Entschluss, den vergessenen Orden der Fahrenden wieder zum Leben zu erwecken? Ich bitte dich, sag mir, was dir zu Ohren gekommen ist, und zwar nackt und unverhüllt, nicht aufgeblasen von Schmeichelei oder gestutzt von unnützer Ehrfurcht. Dann sage ich als erstes, dass euch das gemeine Volk für einen hoffnungslosen Narren hält und mich für nicht weniger hirnschellig. Und die Adligen sagen, ihr hättet euch über ihren Stand erhoben, hättet euch einen Don als Titel aufgesetzt und euch zum Ritter aufgeworfen, wo ihr nichts weiter besitzt als eine Handvoll Weinstöcke und ein paar Joch Ackerfeld und sonst am Leib nur einen Fetzen hinten und einen vorn. Das kann nicht auf mich gemünzt sein, denn ich gehe stets vorbildlich nicht gekleidet. Was eure Heldentaten angeht, da sind die Meinungen geteilt. Die einen sagen, verrückt, aber vergnüglich. Die anderen, kühn, aber unselig. Und wieder andere, ritterlich, aber ungebührlich. Naja, jedenfalls zerreißt man sich über uns so sehr das Maul, dass nichts mehr von uns übrig bleibt. Aber das dicke Ende kommt noch. Ah. Gestern Abend nämlich ist Samson Carrasco aus Salamanca heimgekehrt, als frischgebackener Akademiker. Ich gehe hin, begrüße ihn. Und da erzählt er mir, eure Geschichte gäbe es schon als Buch mit dem Titel Der geistvolle Hidalgo Don Quixote von der Mancha. Und ich selbst soll auch darin vorkommen, mit meinem eigenen Namen, Sancho Panza. Ebenso die Herren Dulcinea von Toboso und noch ganz andere Dinge, die wir beide Mutterseelen allein erlebt haben. Und da muss ich mich vor Schreck bekreuzigen, denn Teufel! Wie hat der Geschichtenschreiber das alles wissen können? Was du erzählst, Sancho, verwundert mich zutiefst. Sei so gut und geh den Samson Carrasco holen, damit ich ihn ausfragen kann. A vuestra espada no igualó la mía. Febo español, curioso cortesano. Ni a la alta gloria de valor mi mano. Von der vergnüglichen Unterredung, die sich zwischen Don Quixote, Sancho Panza und Samson Carrasco entspann. Über die Maßen nachdenklich blieb Don Quixote zurück. Umstrickt und umwickelt von Gedanken trafen ihn Sancho Panza und Samson Carrasco an. Samson Carrasco, von fahler Gesichtsfarbe, nicht älter als 24. Rundbackig, stumpfnasig und großmäulig und ein Freund von Spaß und Sport. Wie er sogleich bewies, indem er sich, sobald er Don Quixote erblickte, vor ihm auf die Knie warf. Herr Don Quixote von der Mancha, ihr seid einer der berühmtesten fahrenden Ritter, die dieses, unser Erdenrund, je sah oder sehen wird. Gepriesen sei Sida Hamete Benengeli, der Chronist eurer Großtaten, und zweimal gepriesen der Wissbegierige, der sein Buch aus dem Arabischen in die Sprache unseres Kastiliens hat übersetzen lassen. Mhm. Zum allgemeinen Ergötzen aller Menschen. Dann ist es also wahr, dass es meine Geschichte zu lesen gibt? So wahr, werter Herr, dass inzwischen bereits über 12.000 Bände gedruckt wurden. Aber sagt Herr Samson, welche meiner Heldentaten werden darin am meisten gerühmt? In dieser Hinsicht gehen die Meinungen auseinander, ganz wie die Geschmäcker. Die einen neigen zum Abenteuer mit den Windmühlen, die ihr für Riesen hieltet. Anderen liegt die Schilderung der beiden Heerscharen am Herzen, die sich als Hammelherden entpuppten. Mancher sagt, die Befreiung der Galeerensträflinge überträfe alle übrigen. Manch anderer, dass keines jene mit dem Kampf gegen den wackeren Basken gleichkommt. Und was berichtet die Geschichte über mich? Bei meinem Leben, Sancho. Du bist die zweitwichtigste Figur. Und so mancher hört in der Geschichte lieber dich reden als den Schlauesten darin. Obwohl es auch heißt, du hast die Leichtgläubigkeit zu weit getrieben, weil du an die Gubernatur jenes Eilands glaubst, das dir dein Herr versprochen hat. Verspricht uns der Verfasser vielleicht einen zweiten Teil? Allerdings. Sidi Hamete Benengeli behauptet, sobald er ihm vorliege, wird er ihn unverzüglich in Druck geben. Der Herr Rote Bete oder was auch immer soll nur aufpassen. Denn ich und mein Herr werden ihm, was unsere zahllosen Abenteuer angeht, so viel Bauholz an die Hand geben, dass er 100 Teile daraus zimmern könnte. Wenn mein Herr nur auf mich hören würde, dann wären wir schon draußen auf weiter Flur und würden Frevel geißeln und Unrecht richten, ja, wie es so gang und gäbe ist beim rechtschaffenen, fahrenden Rittervolk. Kaum hatte Sancho diese Worte gesprochen, da hörten sie Rosinante wiehern, was Don Quixote für ein glückliches Vorzeichen nahm. Und so beschloss er, bald zu neuer Fahrt aufzubrechen. Was schlagt ihr vor, Herr Samson? In welche Richtung soll ich mich dieses Mal wenden? Ich an eurer Stelle würde mich zur Stadt Barcelona aufmachen. Dort findet alsbald ein überaus festliches Lanzenstechen statt, wo ihr an Ruhm alle aragonesischen Ritter überstrahlen könnt, was so viel heißt wie alle Ritter auf der Welt. Das will ich tun. Doch zuvor will ich mir den Segen der unvergleichlichen Dulcinea holen. Dulcinea von Toboso, eigentlich Aldonza Lorenzo, Bauernmagd und erwählte Herzensdame von Don Quixote, die er jedoch nie von Angesicht zu Angesicht erblickte. Nichts auf Erden stärkt den Mut der Fahrenden so sehr wie die Gunst ihrer Herzensdamen. Und ihr, lieber Samson, seid so gut und schweigt still über mein Vorhaben, damit weder Haushälterin und Nichte noch Pfarrer und Barbier unserem so ehrenvollen wie kühnen Entschluss in die Quere kommen. Das versprach Samson Carrasco und verabschiedete sich von Don Quixote und Sancho, der sich seinerseits aufmachte, um sich für die Fahrt zu rüsten. Bei Einbruch der Nacht brechen Don Quixote und Sancho Panza nach Toboso auf. Don Quixote auf seinem braven Schindgaul Rosinante und Sancho auf dem gewohnten Grauohr, den Knappsack prallvoll mit Dingen für das leibliche Wohl. Mas vos, o Don Quixote, ilustre y claro, por Dulcinea sois al mundo eterno, y ella por vos famosa, honesta y sabia. Wie findenreich Sancho die Herrin Dulcinea verzauberte, nebst anderen Begebnissen ebenso ergötzlich wie wahr. Nach dreitägiger Reise, während der ihnen nichts Erzählenswertes begegnete, worüber sich Don Quixote nicht wenig betrübte, erblickten Ritter und Knappe schließlich im Abendlicht die große Stadt Toboso, bei deren Anblick sich Don Quixotes Gemüt erhellte und Sanchos verfinsterte, weil er nicht wusste, wo Dulcinea wohnte und weil er sie sein Lebtag nicht zu Gesicht bekommen hatte, genau wie sein Herr, auch wenn er etwas anderes behauptete. Sancho, lieber Freund, führe uns zu Dulcineas Palast. Sie mag vielleicht noch wach sein. Ja, ist das etwa eine Zeit, wo wir ihre Pforte offen finden? Ist es wirklich schicklich, wenn wir fröhlich den Türklopfer schwingen, damit man uns hört und dabei die ganze Stadt samt ihren bösen Zungen wecken? Lasst uns bei den Steineichen hier rasten und bei Tageslicht reite ich in den Ort, suche eure Herren und sage ihr, wo und in welcher Verfassung mein werter Herr darauf wartet, dass sie ihm ihren Segen gibt und Mittel und Wege weist, sie zu sehen, ohne dass ihre Ehre und ihr Ruf Schaden nehmen. Dein Rat gefällt mir, Sancho, und ich nehme ihn von Herzen gern an. Als der Chronist dieser großen Geschichte, Sidi Hamete, sich anschickt zu erzählen, was dieses Kapitel weitererzählt, sagt er, am liebsten hätte er das Folgende stillschweigend übergangen, aus Angst, man werde es für unwahr halten. Denn Don Quixotes Wahn sprengt darin fast die Grenzen des Vorstellbaren, nein, schießt noch ein gutes Stück darüber hinaus. Trotz seiner Befürchtung schrieb er es am Ende aber doch unverfälscht nieder. Und recht hat er gehandelt. Denn die Wahrheit fällt nicht und stirbt nicht. Sie geht nicht wie die Lüge auf gefährlichen Stelzen, sondern schwimmt wie das Öl immer oben auf. Kaum war der Morgen erwacht, schickte Don Quixote Sancho Panza in die Stadt zu Dulcinea. Verzage nicht, wenn du vor der Sonne dieser Schönheit stehst, mein Freund. Achte haargenau auf all ihr Tun, all ihre Gebärden. Denn wenn du sie mir getreulich schilderst, kann ich daraus schließen, wie sie tief im Innern ihres Herzens über mein Liebeswerben denkt. Jetzt geh zu und möge dich ein besseres Schicksal als das meine geleiten und ein besseres Los zurückführen, als ich in der bitteren Einsamkeit fürchte und erhoffe, in der ich deiner harre. Ich gehe und bin rasch zurück, lieber Herr. Sorgt ihr nur dafür, dass sich euer armes kleines Herz in der Brust wieder weitet. Denn jetzt scheint's mir auf die Größe einer Haselnuss geschrumpft. Nach diesen Worten wandte Sancho ihm den Rücken zu und trieb mit dem Stock sein Grauohr an, während sich Don Quixote zu Pferd in die Steigbügel lehnte und auf die Lanze stützte und traurigen, finsteren Gedanken nachhing. Mit denen wir ihn zurücklassen wollen, um Sancho Panza zu begleiten. Der seinen Herrn nicht weniger finster und nachdenklich verließ, ja so sehr, dass er kaum hatte er den Wald verlassen und sich vergewissert, dass Don Quixote nicht mehr zu sehen war, abstieg, sich unter einen Baum setzte und anfing, mit sich selbst zu sprechen. Bei meinem Herrn sehe ich tausenderlei Anzeichen, dass er hoffnungslos verrückt ist. Und ich selbst kann ihm darin beinahe das Wasser reichen. Bin ich doch ein größerer Narr als er, weil ich ihm folge und diene. Jedoch andererseits, als Verrückter, der er ist, und zwar von der Art, dass er meist eins fürs andere nimmt, Windmühlen für Riesen und Hammelherden für Feindesheere, da muss es doch eigentlich ein Kinderspiel sein, ihm vorzugaukeln, dass irgendeine Bauernmagd, auf die ich stoße, Doña Dulcinea ist. Dieser Gedanke beruhigte Sancho Panzas Gemüt. Er hielt sein Geschäft für erfolgreich beendet und wartete noch bis zum Nachmittag, damit sein Herr annehmen konnte, er sei bis Toboso und zurückgeritten. Und das Glück war ihm gesonnen, denn als er aufstand, um auf sein Grauohr zu steigen, sah er von Toboso her eine Bauernmagd herankommen, ritt links auf einem jungen Esel. Kaum hat er sie erblickt, kehrt er im Galopp zu Don Quixote zurück. Was gibt es, lieber Freund? Bringst du schlechte oder gute Nachricht? So gut, dass ihr nichts weiter tun braucht, als Rosinante die Sporen zu geben und aufs freie Feld hinauszureiten, um die Herrin Dulcinea von Toboso zu sehen, die eben naht. Gütiger Himmel, was sagst du da, Sancho? Täusch mich nur nicht. Versuch nicht, mit falscher Freude meine wahre Trauer aufzuheitern. Was hätte ich davon, euch zu täuschen, wo ihr meine Wahrheit doch in Reichweite habt? Spornt nur tüchtig her. Voran, dann seht ihr unsere Gebieterin in Putz und Schmuck. Ja. Ganz wie ein Meer aus Diamanten und Rubinen. Ja. Und zu alledem reitet sie noch auf einem so edlen Schimmel einher, dass einem die Augen übergehen. Auf, Sancho, lieber. Und als Botenlohn für solch unverhoffte frohe Botschaft verspreche ich dir die besten Beutestücke, die ich bei meinem nächsten Abenteuer erkämpfen werde. Sie ließen den Wald hinter sich und Don Quixote schickte seine Augen bis nach Toboso. Doch da er nur die Bauernmagd sah, wurde er unruhig. Sancho, mein Guter, hat meine Herrin Dulcinea auch gewiss schon die Stadt verlassen? Ich sehe nichts weiter als eine Bauernmagd auf einem Esel. Caramba! Ist das die Möglichkeit, dass ihr ein Pferd weiß wie der blendendste Schnee für einen Esel haltet? In der Tat, mein Freund, so wahrhaftig ist es ein Esel, wie ich Don Quixote bin und du Sancho Panza. Still, Herr, so dürft ihr nicht reden. Reibt euch die Augen und kommt mit. Ihr müsst der Herrin eurer Gedanken die Aufwartung machen, so nah wie sie schon ist. Mit diesen Worten ritt Sancho voraus, um die Bauernmagd zu begrüßen. Steigt von seinem Grauohr, greift ihr ins Eselshalfter und fällt vor ihr auf die Knie. Königin, Prinzessin, Herzogin der Schönheit, möge es euer Hochmut belieblich sein, huldvoll und wohlgefälliglich jenen Rittersmann in euren Banden zu empfangen, der hier zu Marmelstein erstarrt ist, mit verwirrtem Sinn und stockendem Atem im Angesicht eurer großherrlichen Erscheinung. Was? Inzwischen ist auch Don Quixote neben Sancho auf die Knie gefallen. Du, Dulcinea. Ich bin Sancho Panza, sein Knappe. Und er ist der vom Leid durchfahrene Ritter Don Quixote von der Mancha, auch genannt Der Ritter von der traurigen Gestalt. Mit schreckgeweiteten Stieraugen starrte Don Quixote die an, die Sancho Königin und Herrin nannte. Und da er in ihr nichts als eine Bauernmagd erkannte, mondgesichtig und scharfsnäsig, war er höchst erstaunt. Er bekommt kein Wort mehr über die Lippen. Die Bauernmagd jedoch hatte ihren Schreck überwunden. Schert euch zum Henker und lasst mich weiter. Ich hab's eilig. Steh auf, Sancho. Ich sehe schon, Fortuna, meines Leids nie überdrüssig, hält Weg und Steg besetzt, auf denen meiner elenden Seele Freude begegnen könnte. O du, meine Herrin Dulcinea, einziger Balsam dieses leidgeprüften Herzens, mag mich auch der böswillige Zauberer verfolgen, verwehre du mir nicht deinen sanften, liebevollen Blick. Sancho lässt das Eselhalfter los. Überaus befriedigt, dass seine Finte so glücklich gelungen war. Und kaum sieht sich die Bauernmagd wieder frei, schießt sie auf ihrem Esel davon. Ach, Sancho. Sieh nur, wie weit die Bosheit geht und der Groll, den diese Zauberer gegen mich hegen. Und bedenke, die falsche Brut hat sich nicht damit begnügt, mir Dulcinea zu verwandeln und zu verzaubern. Nein, sie hat ihr auch das noch genommen, was fürstliche Damen sonst auszeichnet. Den Wohlgeruch, der sie allseits begleitet. Denn ich sage dir, Sancho, als ich vor Dulcinea kniete, da schlug mir ein Geruch nach rohem Knoblauch entgegen, der mir die Seele umnebelt und vergiftet hat. Oh, Kanaillenpack! Oh, ruchlose, böswillige Zauberer! Würdet ihr noch wie die Sardinen an den Kieben aufgereiht und an einer Schnur baumeln? Nicht genug damit, dass ihr all die Holdigkeiten meiner Herren in Hässlichkeiten verwandelt habt? Nein! Ihr musstet euch auch noch an ihrem Geruch vergehen, ihr Schlangengezücht! Und nachdem sie sich noch weiter in dieser Art besprochen hatten, stiegen sie wieder auf ihre Tiere und setzten ihren Weg nach Barcelona fort. Doch bevor sie die Stadt erreichten, widerfuhren ihnen Begebnisse, die so zahlreich, bedeutend und unerhört sind, dass sie es verdienen, erzählt zu werden. Wie man im Folgenden sehen wird. El que a cola dejó los amadises y en muy poquito a galeones tuvo estribando en su amor y bizarría yace debajo de esta losa fría. Von dem wundersamen Abenteuer, das dem tapferen Don Quixote mit dem kühnen Ritter von den Spiegeln widerfuhr. Die Nacht, die auf den Tag ihrer Begegnung mit der unvergleichlichen Dulcinea folgte, verbrachten Don Quixote und sein Knappe unter hohen, schattigen Bäumen. Sancho schläft am Fuß einer Korkeiche und Don Quixote döst unter einer stämmigen Steineiche vor sich hin. Aber nicht viel Zeit war vergangen, da weckte Don Quixote ein Geräusch hinter seinem Rücken. Und als er auffuhr und spähte und horchte, woher es kam, sah er, dass es ein Reiter war, der sich aus dem Sattel gleiten ließ. Was ist das? Don Quixote schleicht zu Sancho und rüttelt ihn. Wollt Sancho, wach auf! Ein Abenteuer zieht herauf. Wo? Blick dich um. Dann siehst du ausgestreckt am Boden einen fahrenden Ritter, nicht allzu fröhlich, wie mir scheinen will. Hör nur deine Laute, gewiss wird er gleich singen. Dann handelt es sich wohl um einen verliebten Ritter. Wer von uns Fahrenden wäre das nicht? Ein Betragen, das mir Zeichen eures Willens hieß, den der meine ewig schätzen will. Sich nimmer von mir scheint, er hat Stoff genug, um einen Monat am Stück durchzujammern. Soll ich sterbend meine großen Qualen stumm ertragen, endet meine Frist. Sing ich von ihnen, dann wird nichts als der Amor selbst das Sagen haben. O Cassiodea von Vandalia, du grausamste Frau des Erdenrunds, ist es nicht genug, dass ich alle Ritter bekennen ließ, du seist das schönste Weib auf Erden, ob sie nun aus Navarra stammen, aus Leon, aus Tartessos, Kastilien, einschließlich aller aus der Mancha. Niemals! Denn ich stamme aus der Mancha und habe dergleichen nie bekannt. Halt! Wer da? Zählt ihr zu den Heiteren oder zu den Betrübten? Zu den Betrübten. Dann kommt zu mir und ihr werdet sehen, ihr gelangt zur Traurigkeit, zur Trübsal selbst. Als Don Quixote sah, dass man ihm so empfindsam und ritterlich antwortete, ging er zu dem Fremden hinüber. Herr Ritter, ihr sollt wissen, ich bin der Ritter von den Spiegeln. Und mein Schicksal war es, mich in die unvergleichliche Casildea von Vandalia zu verlieben. Sie gebot mir, alle Provinzen Spaniens zu durchreisen und dort sämtliche fahrenden Ritter bekennen zu lassen, dass sie an Schönheit eine jede auf Erden übertreffe. Und in dieser Mission habe ich fast ganz Spanien durchfahren und zahllose Ritter besiegt, die es wagten, mir zu widersprechen. Aber am meisten rühme und brüste ich mich damit, dass ich im Einzelkampf jenen berühmten Ritter Don Quixote von der Mancha besiegt habe und er bekennen musste, dass meine Casildea schöner ist als seine Dulcinea. Niemals! Jetzt, wer von euch besiegte, kann unmöglich Don Quixote gewesen sein. Bestimmt hat ein Zauberer, der mir feindlich gesonnen ist, meine Gestalt angenommen, um sich von euch besiegen zu lassen und mich um meinen Ruhm zu betrügen. Denn hier steht der echte Don Quixote, der mit seinen Waffen für die unvergleichliche Schönheit der Dulcinea von Toboso einstehen wird. Gut! Wer euch, Herr Don Quixote, verzaubert hat besiegen können, kann guter Hoffnung sein, euch auch in eigener Gestalt zu bezwingen. Wenn der Tag anbricht, soll der Kampf beginnen. Und als Bedingung soll gelten, dass der Sieger über den Besiegten nach Belieben verfügen kann, sofern das Aufgetragene sich für einen Ritter schickt. Kaum ließ es die Tageshelle zu, die Dinge voneinander zu unterscheiden, da maß Don Quixote seinen Widersacher mit Blicken. Doch der hat den Helm auf dem Kopf, sodass sein Gesicht nicht zu sehen ist. Verhagelt euch der Kampfesdrang, Herr Ritter, nicht die Höflichkeit, so bitte ich in Ihrem Namen darum, lüpft euer Visier ein wenig, damit ich sehe, ob euer Gesicht von gleicher Stattlichkeit ist wie eure Erscheinung. Ob ihr bezwungen oder als Sieger aus diesem Waffengang hervorgeht, Herr Ritter, ihr werdet noch Zeit und Gelegenheit genug haben, mich anzuschauen. Denn mir scheint, ich tue Casildea von Vandalias Schönheit großes Unrecht, wenn ich das von mir geforderte Bekenntnis noch länger hinauszögere. Und sei es für den Augenblick, in dem ich mein Visier anhebe. Auf denn! Her mit unseren Röschern! Und in weniger als einem Visier lüpfen werde ich, so Gott, meine Herrin und mein starker Arm es wollen, euer Gesicht erkennen. Und ihr werdet erkennen, dass ich nicht der besiegte Don Quixote bin, für den ihr mich hieltet. Damit waren der Reden genug geführt. Die Herren Ritter steigen auf die Pferde. Don Quixote wendete Rosinante und ritt ins Feld hinein, um den erforderlichen Anlauf zu nehmen. Und der von den Spiegeln tat ein Gleiches. Aber Don Quixote ist noch keine 20 Schritt weit gekommen. Da setzt Sancho ihn nach. Ich flehe euch an, liebster Herr, bevor ihr zum Angriff springt, helft mir auf diese Korkeiche hinauf. Von dort werde ich bequemer und sicherer als vom Boden aus den stolzen Kampf sehen können, den ihr mit dem Ritter da austragt. Während Don Quixote Sancho auf die Korkeiche half, entfernte sich der von den Spiegeln die seiner Ansicht nach erforderliche Strecke und im Glauben, Don Quixote habe ein Gleiches getan, wandte er sein Pferd um und stürmte seinem Gegner im Halbtrab entgegen. Während Don Quixote heftig die Sporen in die dürren Flanken seines Pferdes trat. Mit nie gesehenem Feuer erreicht Don Quixote den von den Spiegeln und kippt den Ritter mit ganzer Kraft über das Hinterteil seines Pferdes. Bravo, mein Herr Don Quixote! Kaum saß Sancho den von den Spiegeln am Boden, da rutschte er von seiner Korkeiche und rannte eilig zu seinem Herrn, der gerade von Rosinante absitzt, sich über den Gestürzten beugt und ihm die Helmbänder löst. Um zu sehen, ob er tot sei und ihm Luft zu machen, falls er lebte. Und da sieht er, er sah, berichtet Cide Hamete Benengeli, nichts anderes als das leibhaftige Gesicht, das Antlitz, die nämlichen Züge, das getreue Abbild des Samson Carrasco höchstpersönlich. Die Geschichte erzählt nämlich, dass Samson Carrasco insgeheim mit dem Pfarrer und dem Barbier Rat gehalten hatte, auf welche Weise Don Quixote zu bewegen sei, still und friedlich zu Hause zu bleiben. Sie kamen überein, dass Samson ihm als fahrender Ritter in den Weg treten, ihn im Kampf besiegen und ihm alsdann auftragen sollte, in sein Dorf zurückzukehren und es 2 Jahre lang nicht mehr zu verlassen. Sancho, komm her und schau! Du wirst deinen Augen nicht trauen. Ruckzuck, Bruder! Sieh, was die Magie vermag. Sieh, was Hexer und Zauberer vermögen. Jesus Maria, ich hoffe, Dios mio! Er sieht aus wie unser Samson Carrasco. Nun denn, Ritter in der falschen Gestalt, du bist des Todes. Sofern du nicht bekennst, dass die unvergleichliche Dulcinea von Toboso deine Casildea von Vandalia an Schönheit übertrifft. Zudem musst du versprechen, nach Toboso zu ziehen und dich vor ihr einzufinden, als meine Gabe an sie, damit sie über dich verfügen mag, ganz wie es ihr beliebt. Ich bekenne, der zerfetzte, verdreckte Schuh der ehrenwerten Doña Dulcinea von Toboso ist mehr wert als der ungekämmte, wenn auch saubere Bart der Casildea, und ich verspreche, mich vor ihr einzufinden. Nur bitte nehmt erst eure Schwertspitze von meiner Nase und lasst mich aufstehen. Don Quixote schiebt sein Schwert in die Scheide und hilft seinem Widersacher auf die Beine, von dem Sancho nicht die Augen lassen kann. Denn die Worte seines Herrn, ein Zauberer, hätte die Erscheinung des Ritters von den Spiegeln in die des Samson Carrasco verwandelt, hatten gewaltigen Eindruck auf ihn gemacht. Er spricht auch wie Samson Carrasco. Hocherfreut, hochzufrieden und zutiefst stolz setzte Don Quixote mit Sancho Panza seine Komm, Reise mein fort, Freund Sancho. Während er von den Spiegeln die Stätte seiner Niederlage verdrossen verließ, um sich einen Ort zu suchen, wo er sich bepflastern lassen konnte. Vom trefflichen Abenteuer mit der verwunschenen Barke. El brazo que su fuerza tanto ensancha que llegó al Catay hasta Gaeta, la musa más horrenda y más discreta que grabó versos en la broncínea plancha. Mit Schritten so gemächlich, dass man sie hätte zählen können, die aber unerzählt bleiben sollen, erreichten Don Quixote und Sancho Panza 2 Tage später den Fluss Ebro, wo ein kleines Boot ohne Ruder am Ufer vertäut lag. Sofort steigt Don Quixote von Rosinante. Binde das Grauohr und Rosinante da drüben an den Baum, mein Freund. Die Barke hier lädt mich ein, dass ich sie besteige und damit aufbreche, um einem Ritter zu Hilfe zu eilen, der sich zweifelsohne in großer Bedrängnis befindet. Meint ihr wirklich, Herr? Aber sicher. Dies ist so ganz nach Art der Geschichten über Ritter und Zauberer, die ihre Hand bei derlei im Spiel haben. Ist ein Ritter in Not und kann nur durch einen anderen Ritter daraus befreit werden, der 2 oder 3.000 Meilen entfernt ist, dann schwingt ein Zauberer ihn geschwind auf eine Wolke oder bringt ihm eine Barke, auf der er ihn in einem Wimpernschlag an den Ort befördert, wo seine Hilfe gebraucht wird. Deshalb, Sancho, liegt diese Barke hier zu eben diesem Zweck bereit. Das ist so klar wie der hellichte Tag. Das Boot da scheint mir aber nicht von der verwunschenen Sorte zu sein, sondern von der fischenden. Denn in dem Fluss hier fängt man die besten Aalsen auf der Welt. Jetzt heißt es, den Anker lichten, mein Freund, also an Bord gehen und das Tau durchtrennen, mit dem die Barke vertäut ist. Schon sprang Don Quixote in das Boot hinein und nachdem Sancho die Tiere angebunden hatte und ihm gefolgt war, schlug er das Seil durch. Und die Barke entfernt sich ganz allmählich vom Ufer. Herzliebste Freunde, Friede sei mit euch und möge sich der Wahn, der uns entfernt, bald auflösen und uns zurückbringen zu euch. Was heulst du, Hasenherz? Thronst du nicht wie ein Erzherzog auf Planken und gleitest auf dem friedlichen Lauf dieses anmutigen Flusses dahin, der uns bereits in des Meeres Weite und über die Äquinoxiallinie hinausgeleitet hat? Aber Herr, ich sehe doch mit eigenen Augen, dass wir kaum 30 Meter vom Ufer entfernt sind. Und vorangekommen sind wir nicht mehr als 10. Denn da drüben stehen unsere guten Tiere, Rosinante und Grauohr, am selben Fleck, wo wir sie zurückgelassen haben. Ach, Sancho, was weißt du denn schon von Breitengraden, Zodiaken, Ekliptiken, Polen, Äquinoktien, Planeten und Tierkreiszeichen, aus denen sich Himmels- und Erdkugel zusammensetzen. Denn wenn du all das wüsstest, oder auch nur einen Teil davon, würdest du erkennen, welche Breiten wir gekreuzt und welche Sternbilder wir passiert haben. Ich erkenne was ganz anderes. Ja, ich auch, mein Freund. Hier offenbart sich uns die Burg, in der sich der bedrängte Ritter befinden muss, zu dessen Hilfe ich hierher befördert wurde. Teufel, was für eine Burg meint ihr? Seht ihr denn nicht, dass das Wassermühlen sind, auf die wir zusteuern? Sei unbesorgt, Sancho. Mögen sie dir auch als Wassermühlen erscheinen, es sind keine. Ich habe dir doch erklärt, dass der Zauber alles verkehrt und verwandelt. Inzwischen hat die Barke die Strommitte erreicht und gleitet nicht mehr so langsam dahin wie bisher. Heda! Ihr zwei! Die Müller in den Wassermühlen sahen, wie das Boot herankam und in den Sog der Mühlräder geriet. Seid ihr des Teufels? Wo wollt ihr hin? Schau dir nur dieses Pack an! Dies Schandgezücht! Aber Herr, das sind Müller! Ha! Euch Schurken werde ich es zeigen. Von Mehl bepuderte Müller und ganz gewiss keine Ungeheuer. Schindhunde ihr, Grasdackel, Lumpengesinde, übles Pack. Lasst auf der Stelle frei und ungehindert ziehen, wen ihr in eurer Festung gefangen haltet, denn ich bin Don Quixote von der Mancha. Jetzt fuchtet nicht mit eurem Schwert, sondern haltet euch am Boot fest. Dios te salve, Maria Elena Herres. Sancho kniet nieder und schickt ein Stoßgebet zum Himmel. Er möge ihn aus so offenkundiger Gefahr befreien, was dieser mittels Geschick und Flinkheit der Müller auch tat. Die sich mit ihren Stöcken gegen die Barke stemmen und sie zum Stillstand bringen. Jedoch nicht verhindern können, dass sie kentern und Don Quixote und Sancho ins Wasser befördern. Schurken! Höllenhunde hier! Und wären nicht die Müller gewesen, die sich ins Wasser warfen und die beiden mit vereinten Kräften herausfischten, sie wären untergegangen wie Troja. Seid ihr denn lebensmüde? Wolltet ihr euch ersäufen und von den Mühlrädern zermalmen lassen? Das fragt meinen Herrn da. Wir müssen zwei mächtige Zauberer ihre Hand im Spiel haben. Und der eine fällt dem anderen in den Arm. Einer stellt mir eine Barke bereit, der andere lässt sie kentern. Hilf Gott! Die ganze Welt ist voller Blendwerk und Trug, die ewig miteinander streiten. Guter Mann, mir scheint, euer Verstand ist mit der Barke fortgetrieben. Mein Freund, wer auch immer ihr seid, der hier in diesem Verlies eingekerkert weilt, verzeiht mir, denn zu meinem Unglück und zu eurem kann ich euch nicht befreien. Einem anderen Ritter muss dies Abenteuer beschieden sein. Die Müller konnten die zwei tropfnassen Gestalten, die vor ihnen standen, gar nicht genug bestaunen. Da sie sich jedoch keinen Reim auf Don Quixotes Reden machen konnten, taten sie die beiden als Verrückte ab und ließen sie zu ihren Tieren zurücktrotten. Und so endet das Abenteuer mit der verwunschenen Barke. Von dem Abenteuer, das Don Quixote mehr Kummer bereitete als alle, die ihm bisher widerfahren waren. Vive seguro de que eternamente, en tanto al menos que en la cuarta esfera, sus caballos aguije el rubio Apolo. Tendrás claro renombre de valiente, tu patria será en todas la primera, tu sabio autor al mundo único y solo. Gut 6 Tage lang begab sich nichts, was beschreibenswert gewesen wäre, bis Don Quixote und Sancho Panza am Morgen des Johannistags den Strand von Barcelona erreichten und das Meer bestaunten, das sie noch nie erblickt hatten. Da sehen sie einen Ritter auf sich zugaloppieren, von Kopf bis Fuß gerüstet und mit einem Schild, auf dem ein leuchtender Mond prangt. Hochtrefflicher und nie gebührend gerühmter Don Quixote von der Mancha, ich bin der Ritter vom Weißen Monde und ich bin hier, um mich mit dir zu messen, auf dass du einsehen und gestehen mögest, dass meine Dame, einerlei wer sie sei, unvergleichlich viel schöner ist als deine Dulcinea von Toboso. Ha! Was macht ihr euch an? Bekennst du diese Wahrheit frei heraus, wirst du dir den Tod ersparen und mir die Mühe, ihn dir zu geben. Kämpfst du aber und ich bezwinge dich, so wünsche ich als Genugtuung nur, dass du von deinen Waffen lässt, keine weiteren Abenteuer suchst, sondern umkehrst und dich mindestens ein ganzes Jahr lang in dein Dorf zurückziehst, wo du in Frieden und heilsamer Ruhe leben sollst. Solltest du aber mich bezwingen, sei mein Kopf deiner Gnade anheimgegeben und dein sollen mein Ross und meine Rüstung sein. Ritter vom Weißen Monde, von dessen Ruhmestaten ich bisher noch keine Kunde habe, ich wage jeden Eid, dass du die erlauchte Dulcinea noch nie von Angesicht gesehen hast. Ich nehme deine Herausforderung an. Nimm also so viel Anlauf, wie es dir beliebt. Ich will es dir nachtun. Und wen der Himmel hebt, den wird die Erde nicht fallen lassen. Don Quixote empfahl sich von ganzem Herzen dem Himmel und seiner Dulcinea und ritt los, um den erforderlichen Anlauf zu nehmen. Und sein Widersacher tat ein Gleiches. Santiago! A la carga! Der Ritter vom Weißen Monde stieß mit solcher Wucht auf seinen Gegner, dass es Don Quixote in einem halsbrecherischen Sturz zu Boden schlug. Herr im Himmel! Zugleich wirft sich der Ritter vom Weißen Mond auf Don Quixote und setzt ihm die Lanze ans Visier. Besiegt bist du, Ritter, und des Todes, wenn du nicht bekennst, was die Bedingung dieses Kampfes war. Dulcinea von Toboso ist die schönste Frau der Welt. Und ich der elendste Ritter auf Erden. Und es wäre Unrecht, würde meine Schwäche diese Wahrheit trüben. Stoß zu mit deiner Lanze, Ritter. Nimm mir das Leben, da du mir die Ehre schon genommen hast. Aber Herr, was redet ihr denn da? Das werde ich gewiss nicht tun, Herr Ritter. Möge lang und unbefleckt der Ruhm der holden Frau Dulcinea von Toboso leben. Ich will mich damit begnügen, dass sich der große Don Quixote für ein Jahr in sein Dorf zurückzieht. Und nachdem Don Quixote versprochen hatte, diese seine Bedingung gewissenhaft und pflichtgetreu zu erfüllen, wandte der Ritter vom Weißen Monde sein Pferd um und verschwand in leichtem Galopp in Richtung Stadt. Sancho Panza zog Don Quixote hoch, befreite sein Gesicht vom Helm und fand es totenbleich und schweißbenetzt. Kopf hoch, liebster Herr. Seid doch guten Mutes und dankt dem Himmel, dass eure Rippen heil geblieben sind. Und ihr wisst doch, wer ausgibt, muss auch einstecken. Und manchmal sucht man Speck und greift in Dreck. Kehren wir heim und suchen wir nicht länger nach Abenteuern in Gegenden und an Orten, wo wir nichts verloren haben. Leb wohl, du Stätte meines tiefen Sturzes. Hier raubte mir mein Verhängnis, nicht meine Feigheit, all den errungenen Ruhm. Hier traf mich der wirre Wankelmut des Schicksals. Hier trübten sich meine Ruhmestaten. Hier kam zu guter Letzt mein Glück zu Fall, um niemals mehr sein Haupt zu heben. Und so verließ Don Quixote mit Sancho Panza die Stadt. Zu einem tapferen Herzen, liebster Herr, gehört ebenso Gleichmut im Unglück wie Frohmut im Glück. Ich habe nämlich gehört, dass die, die man Fortuna nennt, so ein trunkenes, flatterhaftes Weibsbild ist und obendrein so blind, dass sie nicht sieht, was sie tut und nicht weiß, wen sie stürzt und wen sie erhebt. Recht philosophisch bist du aufgelegt, Sancho. Und recht klug redest du daher. Ich weiß nicht, wer dir das beigebracht hat. Ich weiß nur, auf Erden gibt es keinerlei Fortuna. Und was auf der Welt geschieht, ob gut, ob schlecht, geschieht nicht aus Zufall, sondern allein durch die himmlische Vorsehung, weshalb es auch heißt, jeder ist seines Glückes Schmied. So wollen wir das Bußjahr im Dorf hinter uns bringen und in der Abgeschiedenheit werden wir neue Kräfte sammeln, um uns dann abermals den Waffen zu widmen, denen ich niemals abzuschwören gedenke. Unter derlei Gesprächen verstrichen der Tag und vier weitere noch, ohne dass sie irgendetwas aufgehalten hätte. Am fünften Tag erklommen sie einen Hügel und sahen von oben ihr Dorf. Ein Anblick, bei dem Sancho auf die Knie sinkt. Öffne die Augen, du meine ersehnte Heimat, und sieh, dein Sohn Sancho Panza kehrt zu dir zurück. Öffne die Arme und empfange auch deinen Sohn Don Quixote, der zwar besiegt von fremden Armen, doch Sieger über sich selbst, der größte Sieg, den man nur erringen kann. Red nicht so viel Unsinn, Sancho, und lass uns unser Dorf aufrecht und mit dem rechten Fuß voran betreten. Damit ziehen sie den Hügel hinunter auf ihr Dorf zu. El calva trueno que adornó a la mancha de más despojos que Jasón decreta el juicio que tuvo la veleta aguda donde fuera mejor Wie Don Quixote erkrankte, vom Testament, das er machte, und seinem Tod. Da Menschliches nicht ewig währen kann, sondern von seinem Anfang an in stetem Niedergang dem letzten Ende entgegenstrebt, allem voran das menschliche Leben selbst, und da Don Quixote vom Himmel nicht das Vorrecht erhalten hatte, seines aufzuhalten, kam die Stunde seines Endes. Denn entweder aufgrund der Schwermut, sich bezwungen zu sehen, oder auf Beschluss des Himmels, der es nicht anders wollte, packte ihn ein Fieber, das ihn 6 Tage ans Bett fesselte. Nichte und Haushälterin umsorgten ihn, seine Freunde besuchten ihn, und Sancho Panza, sein braver Knappe, wich nicht von seinem Krankenlager. Gott, dem Allmächtigen sei gedankt, der mir solch Wohltat erwiesen hat. Seine Barmherzigkeit kennt wahrlich keine Grenzen. Und der Menschen Sünden können sie weder trüben noch hemmen. Was meint ihr mit Barmherzigkeit, mein Onkel? Die Barmherzigkeit, Nichte, die Gott in eben diesem Augenblick an mir geübt hat. Nun ist mein Geist frei und klar. Ohne die düsteren Schatten der Verwirrung, die meine elende Lektüre der verabscheuenswerten Ritterbücher auf ihn warf, ich spüre, dass ich vor den Tod hintrete. Gern möchte ich in dem Bewusstsein vor ihm stehen, mein Leben sei so schlecht nicht gewesen, dass ich es im Ruf eines Verrückten verlassen muss. Und mag ich auch als einer gelebt haben, will ich die Verrücktheit doch nicht mit in den Tod nehmen. Was redet ihr denn da, lieber Herr? Lieber Sancho, verzeih mir, dass du durch meine Schuld ebenso verrückt hast erscheinen müssen wie ich, der ich dich ansteckte mit meinem eigenen Irrtum, dass es fahrende Ritter auf der Welt gegeben habe und gebe. Wenn es in meiner Macht stünde, wollte ich dir ein Königreich schenken. Denn nichts anderes verdienst du, in all deiner Aufrichtigkeit und Treue. Nein, sterb nicht, liebster Herr. Nehmt meinen Rat an, lebt noch viele Jahre. Denn keine größere Verrücktheit kann der Mensch sich je im Leben stürzen, als sich einfach so dem Tod zu überlassen. Komm, seid nicht faul, steht auf vom Bett. Sterbt nicht aus Kummer, weil man euch bezwungen hat. Gebt mir die Schuld. Und sagt, ihr wurdet abgeworfen, weil ich Rosinante nicht fest genug gegurtet hatte. Und obendrein wisst ihr doch aus euren Ritterbüchern, dass sich alle Nase lang die Ritter gegenseitig niederwerfen und der heut Besiegte morgen Sieger ist. Pfarrer und Barbier, Haushälterin und Nichte pflichteten dem Knappen bei und allen voran Samson Carrasco, der als der Ritter vom weißen Monde Verursacher all diesen Kummers war. Richtiger könnte es der brave Sancho Panza nicht getroffen haben. Langsam, langsam. In dem Nest vom vorigen Jahr sitzt heuer keine Vogelscheuer. Verrückt war ich und bin nun bei Verstand. Don Quixote von der Mancha war ich und bin nun wieder Alonso Quijano. Und ich bitte euch eindringlich, falls das Schicksal euch den Verfasser dieser Geschichte über den Weg führen sollte, dass ihr ihn in meinem Namen so inständig wie nur möglich um Vergebung dafür bittet, dass ich ihm unwissentlich Anlass gab, so großen und erschreckenden Unfug zu schreiben. Denn ich verlasse dieses Leben mit der Gewissenslast, die Ursache von solch Schreiberei gewesen zu sein. Und nachdem er die Sterbesakramente empfangen und mit vielerlei machtvollen Worten die Ritterbücher verwünscht hatte, starb Don Quixote. Von den Klagen, die Sancho, Don Quixotes Nichte und seine Haushälterin anstimmten, soll hier nicht mehr die Rede sein. Ebenso wenig von all den Grabschriften erwähnt er nur die, die Samson Carrasco ihm widmete. Hier ruht der starke Edelmann, den Mut höchst trefflich schmückte. Wie alle Welt nun sehen kann, dass auch dem Tod nicht glückte, dass er solch Lebenslicht bezwang. Hat wenig auf die Welt gegeben. Sie wollte ihn als Scheuche sehen, als Schreckgespenst sogar, doch er, solch Glück hat ihm das Los beschert, starb weise, nach verrücktem Leben. Und der weltweise Cide Hamete sprach zu seiner Feder: Hier an diesem Brett sollst du fortan am Haken hängen, braver Federkiel. Warst du nun gut gespitzt oder zu stumpf? Ich weiß es nicht. Und zahllose Jahrhunderte sollst du dort ruhen. El que a cola dejó los amadises y en muy poquito a galeores tuvo, estribando en su amor y bizarría, el que hizo callar los belianises, aquel que en Rocinante errando anduvo, ya sé, debajo de esta losa fría. Don Quixote von der Mancha. Hörspiel in drei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Miguel de Cervantes Saavedra. Aus dem Spanischen von Susanne Lange. Teil 3. Des geistvollen Hidalgos dritte Fahrt und Ende. Es sprachen Don Quixote, Christian Brückner, Sancho Panza, Daniel Zillmann, Cervantes Spania, Adolfo Asor, Haushälterin Hedi Kriegeskotte, Nichte Sonja Dengler und als Erzähler Tina Engel und Peter Fricke. In weiteren Rollen Gottfried Breitfuß, Patrick Güldenberg, Janek Petri und Kai Magnus Sting. Hörspielbearbeitung Katrin Sipse. Ton und Technik Andreas Völzing, Wolfgang Rhein, Judith Rübenach, Robert Müller und Manfred Seiler. Regieassistenz Martin Bunz und Constanze Renner. Musik Peter Keitzer. Regie Kirstin Petri. Produktion Südwest Rundfunk 2019. Dramaturgie Uta Maria Heim.